Laut der Meldung des südkoreanischen Senders CBS hielt der südkoreanische Maßnahmenrat für die Frage der Zwangsprostituierten am 26. Juli vor der japanischen Botschaft in Seoul die Mittwochkundgebung ab und forderte die gegenwärtige Regierung dazu auf, die unterwürfige Vereinbarung mit Japan über die Sexualsklavenfrage als ungültig zu erklären.